Erster, ich möchte euch sagen, wie sehr ich für euch kämpfe. Ich kämpfe auch für die Menschen in Laodicea. Und für alle, die mich nie persönlich gesehen haben. Zweiter, ich will, dass ihre Herzen stark werden. Sie sollen in Liebe zusammenhalten. Sie sollen Gott und sein Geheimnis gut verstehen. Dieses Geheimnis ist Christus. Dritter, in Christus sind alle Schätze der Weisheit. Auch alle Schätze des Wissens sind in ihm. Vierter, ich sage das, damit euch niemand täuscht. Niemand soll euch mit schönen Worten verwirren. Fünfter, ich bin körperlich nicht bei euch. Aber im Geist bin ich bei euch. Ich sehe mit Freude euren festen Glauben an Christus. Sechster, ihr habt Jesus Christus als Herrn angenommen. Darum sollt ihr in ihm leben. Siebter, seid fest in ihm verwurzelt. Werdet stark in ihm durch den Glauben. Lebt so, wie ihr es gelernt habt. Seid immer sehr dankbar. Achter, passt auf, dass euch niemand betrügt. Lasst euch nicht von falschen Lehren täuschen. Diese Lehren kommen von Menschen. Sie kommen nicht von Christus. Neunter, denn in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Sie ist in ihm als Mensch. Zehnter, ihr seid in Christus vollständig. Er ist das Haupt über alle Mächte und Kräfte. Elfter, in Christus wurdet ihr beschnitten. Das war keine Beschneidung von Menschenhand. Es war eine geistliche Beschneidung durch Christus. Dabei wurde euer sündiges Wesen entfernt. Zwölfter, ihr wurdet mit Christus in der Taufe begraben. Und ihr wurdet mit ihm auferweckt. Das geschah durch euren Glauben an Gott. Gott hat Christus von den Toten auferweckt. Dreizehnter, ihr wart tot wegen eurer Sünden. Euer Herz war nicht Gott geweiht. Aber Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Sünden vergeben. Vierzehnter, Gott hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Dieser Schuldschein waren die Gebote. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und weggenommen. Fünfzehnter, Gott hat die bösen Mächte besiegt. Er hat sie öffentlich bloßgestellt. Er hat über sie am Kreuz gesiegt. Sechzehnter, darum soll euch niemand verurteilen. Niemand soll euch wegen Essen oder Trinken richten. Auch nicht wegen Festen, Neumonden oder Sabbaten. Siebzehnter, diese Dinge sind nur ein Schatten. Sie zeigen, was kommen wird. Aber Christus ist die Wirklichkeit. Achtzehnter, lasst euch von niemandem den Lohn nehmen. Manche Leute tun so, als wären sie demütig. Sie verehren Engel und reden von Visionen. Sie sind stolz auf ihre eigenen Gedanken. Neunzehnter, aber diese Leute halten nicht am Haupt fest. Das Haupt ist Christus. Von ihm bekommt der ganze Körper Kraft. Der Körper wächst durch Gott und hält zusammen. Zwanzigster, ihr seid mit Christus den Regeln der Welt gestorben. Warum lasst ihr euch dann Regeln geben? Es ist, als ob ihr noch in der Welt leben würdet. 21. Sie sagen, berühre das nicht. Esst das nicht. Fass das nicht an. 22. Diese Dinge sind dazu da, benutzt zu werden. Sie sind nur menschliche Gebote und Lehren. 23. Diese Regeln scheinen weise zu sein. Sie zeigen Frömmigkeit und Demut. Sie quälen den Körper. Aber sie helfen nicht gegen die Sünden des Körpers.